Die Abschlussfeier des 15. Internationalen Filmfestivals Pyongyang fand am 23. September im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang statt. Daran nahmen teil Yang Hyung-so, stellvertretender Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Kriegsversammlung der TVRK, zuständige Mitarbeiter, Kunstschaffende und Künstler des Bereiches Filmkunst und Werktätige der Stadt Pyongyang. Die am Festival beteiligten Delegationen und Delegierten sowie die Mitglieder der internationalen Jury waren dabei anwesend. Ausländische Diplomaten und Vertreter der internationalen Organisationen und ihre Frauen, die Militärattachés und die Mitarbeiter für kulturelle Beziehungen der ausländischen Botschaften in der TVRK und weitere ausländische Gäste waren zur Abschlussfeier eingeladen. In der Feier wurden die Juryergebnisse über die ausgestellten Filme bekannt gegeben und Preise dafür verliehen. Zum Schluss wurde ein Brief der Festivalteilnehmer an den Genossen Kim Jong-un verabschiedet.